Kundgabe 2337. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.05.1942. Wachet und betet. Gerecht im Denken, gerecht im Reden und gerecht im Handeln. So soll das Leben dessen sein, der sich Gott verbinden will im Geist. Es soll der Mensch jegliche Klippen meiden. Er soll immer daran denken, wie leicht er in die Fallstricke dessen geraten kann, der ihn zu verderben sucht. Und er soll wachsam sein, denn immer liegt der Feind auf der Lauer und nützet jeden schwachen Augenblick. Darum wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung fallet. Denn der Geist ist wohlwillig, aber das Fleisch ist schwach. Begehret nicht, was Anteil der Welt ist, sondern suchet nur geistiges Gut zu erringen. Und bringet jedes Opfer, auf das ihr stark werdet im Geist und mühelos hingebet, was der Welt angehört. Amen.